Surat al-Hadid, das Eisen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, wa huwa al-Aziz al-Hakim. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. In Surah al-Isra haben wir zum Beispiel auch schon gelesen, wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdi, dass alles, was es da so gibt, alle Dinge, alles in der Schöpfung preist das Lob deines Herrn, preist das Lob Allahs. Wenn Dawud a.s. Tasbih machte, dann stimmten die Berge und die Vögel in seinem Tasbih mit ihm ein. Und uns soll nicht passieren, dass wir unser Tasbih, anstatt dass andere mit uns einstimmen, dass wir sogar unser Tasbih lassen, weil keiner um uns herum das macht. Wir müssen jetzt also auch mal rückblicken und mal schauen, wie steht es denn um unser Tasbih, um unseren Lobpreis. Haben wir das in unserem Leben aufgenommen, unsere Herzen, unsere Seelen damit belebt? Ja, und Allah hat uns ja auch so viele verschiedene Versionen für das Tasbih gegeben. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-Zalimin. Verschiedene Duas, Bittgebete, Azkar, damit wir auf verschiedenen Arten und Weisen Allahs Zufriedenheit suchen mögen. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er macht lebendig und lässt sterben, und er hat zu allem die Macht. Er ist der Erste und der Letzte, der Offenbare und der Verborgene, und er weiß über alles Bescheid. Er ist es, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, was vom Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt. Und er ist mit euch, wo immer ihr auch seid, und was ihr tut, sieht Allah wohl. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde, und zu Allah werden die Angelegenheiten zurückgebracht. Finden die Herzen nicht Ruhe beim Lesen dieser Ayat? Er lässt die Nacht in den Tag eindringen und lässt den Tag in die Nacht eindringen, und er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Glaubt an Allah und seinen Gesandten und gebt aus von dem, worüber er euch zu Statthaltern eingesetzt hat. Diejenigen von euch, die glauben und ausgeben, für sie wird es großen Lohn geben. Denn das Ausgeben können vom eigenen Besitz ist ein Beweis für die Aufrichtigkeit dessen, was man glaubt. Denn nur wovon man überzeugt ist, dafür kann man sich auch opfern oder etwas opfern, Energie, Besitz, was auch immer investieren, weil man daran glaubt, weil man das Beste dafür will, und dann kann man auch nur geben. Deswegen glaubt, und dann glaubt nicht nur, sondern tut etwas, nämlich was? Gebt aus. Gebt aus von dem, worüber er, Allah, euch zu Statthaltern eingesetzt hat. Also vor euch hat dieser Besitz anderen gehört und nach euch wird er wieder anderen gehören. Ihr habt ihn nur für kurze Zeit, auch ihr habt ihn von irgendwo bekommen, von Allah. Deswegen seid nicht zurückhaltend, geizt nicht damit, sondern gebt aus für die Sache Allahs, für gute Zwecke, für Gerechtigkeit, für Wahrheit Etablierung. Dafür sollt auch ihr ausgeben. Was ist mit euch, dass ihr nicht an Allah glauben wollt, wo doch der Gesandte euch dazu aufruft, an euren Herrn zu glauben, und wo er bereits ein Abkommen mit euch getroffen hat, wenn ihr gläubig seid? Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Menschen zum Iman einlud, dann gab es ja manche, die sofort akzeptierten. Wir haben ja schon gesagt, dass solche Menschen dann zu den Sabiqun gehören, die Vorauseilenden. Manche akzeptierten später, aber sie alle wurden dann zur besten Generation, zu den Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Wenn man das liest, jetzt aus unserer Sicht, dann ist das natürlich alles schon sehr lange her, und wenige von den späteren, dann denkt man so, der Zug ist für uns schon abgefahren. Aber jeder, der den Ruf des Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgt, hat eine gewisse Stellung. Und jeder, der nach dem Vernehmen dieses Rufes nicht lange zögert und schnell diesem Ruf folgt oder aufrichtig tauber macht, dann kann er auch noch eine Stellung erlangen. Also das ist alles nicht so eng gefasst, dass man da irgendwie schnell aus dieser Gnade herausfallen kann, sondern da gibt es viele Möglichkeiten und Wege, doch noch zu einer Stellung bei Allah zu gelangen. In einem Hadith bei der Al-Muwatta von Imam Malik wird das überliefert, und auch bei Tafsir von Qurtubi ein Hadith, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde von seinen Gefährten, dass, ja Rasulullah, gibt es jemanden, der besser ist als wir? Weil sie natürlich sehr vom Gesandten immer bestätigt wurden, dass die beste Generation ist meine, und meine Ashabi, die beschimpft ich meine Gefährten, die Leute von Badr, die sind was ganz Besonderes. Also auf verschiedene Arten und Weisen wurden sie sehr bestätigt und als vorzüglich benannt auch. Und sie fragten also, deswegen gibt es jemanden, der besser sein wird als wir. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, solche Menschen, die nach euch kommen werden, sie werden den Koran zwischen 2 Buchdeckeln vorfinden. So heißt es wirklich, Lawhain, also zwischen zwei Tafeln vorfinden. Wir können sagen, zwischen zwei Buchdeckeln. Sie werden daran glauben, was darin ist, am Koran, und sie werden an mich glauben, wobei sie mich nicht gesehen haben. Also letztlich kommt es dann wieder auf den einzelnen Menschen an, inwiefern folgt er dem Ruf des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, folgt dem Ruf, leistet ihm Folge, opfert aufrichtig dafür, gibt auch gerne aus für die gute Sache. Ja, all das ist also letztendlich liegt am einzelnen Menschen. Er ist es, der seinen Diener klare Zeichen offenbart, damit er euch aus den Finsternissen ins Licht hinausbringt, und Allah ist wahrlich mit euch gnädig und barmherzig. Und was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg ausgeben sollt, wo doch das Erbe der Himmel und der Erde Allah gehört? Nicht gleich sind diejenigen von euch, die vor dem Sieg ausgegeben und gekämpft haben. Also nicht gleich mit denen, die nach dem Sieg ausgegeben und gekämpft haben. Das sind auch Sachen, die verschiedene Stellungen dann zu verschiedenen Stellungen führen. Als Erster mit dabei sein und eben nicht als Erster mit dabei sein. Bei den Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, gab es also dann manche solche, die bevor ausgewandert wurde, bevor es nachher dann auch später zur Eroberung von Mekka kam, davor schon den Islam angenommen hatten, opferten, ausgaben, spendeten. Das ist natürlich was ganz Besonderes, denn in einer Zeit, wo es wirklich so aussieht, als ob es vielleicht gar keine Zukunft gibt, keine großen Hoffnungen gibt, in harten Zeiten mit dabei sein und opfern und dabei stehen und standhaft sein, ist natürlich was ganz Besonderes. Diese beiden sind nicht gleich in der Belohnung. Und später, wenn sowieso schon später nach der Eroberung von Mekka zum Beispiel, als der Islam sich etabliert hatte, eine gewisse Macht darstellte, es nicht mehr so große Opfer verlangte, Muslim sein zu dürfen, Muslim sein zu wollen, dann war das natürlich etwas anderes. Diese sind nicht gleich in Ajr. Und der Besitz ist ja eh Allahs. Ihm ist das Erbe der Himmel und der Erde. Nicht gleich also sind diejenigen von euch, die vor dem Sieg ausgegeben und gekämpft haben. Diese haben eine höhere Rangstufe als diejenigen, die erst nachher ausgegeben und gekämpft haben. Allen aber hat Allah das Beste versprochen, und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Wer ist es denn, der Allah ein gutes Darlehen gibt? So wird er es ihm vervielfachen, und für ihn wird es trefflichen Lohn geben. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Und für ihn gibt es trefflichen, edlen Lohn. Diese قرضا حسنا, dieses gute Darlehen, wird alles genannt, was auf Allahs Dien ausgegeben wird, gespendet wird. Das heißt also für einen Allgemeinnutzen, nicht für persönliche Nutzen oder auch nicht in die Hand eines Persönlichen unbedingt, nicht unbedingt wird es damit gemeint, sondern eher für das Allgemeinwohl. Für die Wahrheit, für Gerechtigkeit, für alles, was damit zu tun hat, um das weiterzuhelfen, zu verteidigen und alles, was nötig ist, um das zu tun, dafür auszugeben. Allah betrachtet das als Schulden. Du kriegst das auf jeden Fall zurück. Und zwar nicht nur so viel, wie du gegeben hast oder sogar vielleicht noch weniger an Wert, weil du vielleicht in einer Zeit bezahlt hast, wo deine Währung mehr Wert hatte. Nein, sondern um ein Mehrfaches vervielfacht. Am Tag, da du siehst, wie die gläubigen Männern und den gläubigen Frauen ihr Licht vorauseilt. Dieses Licht wird man bekommen gemäß der eigenen Taten. Je mehr gute Taten, je mehr Aufrichtigkeit man hatte, desto mehr Licht wird Allah einem also schenken. Und ebenso zu ihrer Rechten, die frohe Botschaft für euch heute, Gärten, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben, das ist der großartige Erfolg. Und wie wird es andererseits den Heuchlern gehen? Am Tag, da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen, wartet auf uns, dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Also wir haben selber ja nichts vorbereitet, selber nichts vorausgeschickt, sind anderen Interessen hinterhergelaufen, als wir noch in der Welt waren. Jetzt wartet mal, gebt uns von eurem Licht wenigstens etwas ab. Es wird zu ihnen gesagt werden, geht doch nach hinten zurück und sucht dort nach Licht. Da wird zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und zu dessen Außenseite davor die Strafe ist. Also man wird außerhalb gehalten werden dann als Heuchler. Innen, drin, im Schutz ist die Barmherzigkeit. Und die Munafiqin werden von dieser Barmherzigkeit, von dem Licht, werden sie also fernbleiben. Sie werden nichts davon haben. Warum? Weil sie auch hier in dieser Welt nicht zum Licht im wahren Sinne kamen. Äußerlich gehörten sie zu den Muslimen, aber innerlich lag ihre Loyalität, ihre Aufrichtigkeit war dafür nicht vorhanden. Das Benehmen der Munafiqin, wie sie in der Welt sich verhalten haben, das wird jetzt hier auch noch genau beschrieben, ist eine große Lehre für uns. Sie rufen ihnen zu, waren wir nicht mit euch? Also wir gehörten doch äußerlich auch zu euch. Wir hatten islamische Namen, wir hatten vielleicht sogar islamische Kleidung und benahmen uns doch so, und wenn es Festlichkeiten gab, dann waren wir auch doch mit dabei, und waren wir nicht alle eine große Gruppe? Sie werden sagen, ja doch, aber, jetzt ist das große Aber, was ist der Unterschied, wenn die Äußerlichkeiten da sind, aber wo hapert es dann also? Aber ihr habt euch selbst der Versuchung ausgesetzt. Ihr habt euch selbst der Versuchung ausgesetzt, ihr habt abgewartet und gezweifelt. Abgewartet und gezweifelt. Worauf wartet der Munafiq ab? Er entscheidet, er wägt ab. Wenn der Befehl von Allah ertönt, dann wartet er erstmal, guckt, wägt ab und überlegt, wo ist mein Vorteil? Soll ich das jetzt machen oder soll ich das lieber lassen? Wie an einer Kreuzung stehen und überlegen, welche Richtung man nehmen soll? Er gehorcht nicht einfach, er ist nicht bedingungslos gehorsam, sondern seine eigenen Interessen haben immer Überhand über allem anderen. Ihr habt abgewartet und gezweifelt. Zweifel über den Glauben, Zweifel zu haben, ist sowieso schon eine Art von Kuffer. Und diesen Zweifel habt ihr nicht nur vertrieben, also nicht mal versucht zu vertreiben, sondern habt ihn gepflegt und gehegt. Wenn ihr mit euresgleichen alleine wart, dann habt ihr über diesen Zweifel auch gesprochen und euch gegenseitig bestätigt. Das haben wir schon an anderen Stellen im Koran gelesen. Und die Wünsche haben euch getäuscht. Das ist genau das Problem von den meisten Menschen. Ich habe ja noch ein langes Leben. Und vielleicht ist das ja alles gar nicht so, wie die sagen. Und ich werde noch viel Zeit haben, um mich zu verbessern. Und viele Wünsche. Und wenn ich das jetzt mache, dann habe ich doch hier in dieser Welt schon wenigstens viel gewonnen. Viele, viele Wünsche. Die Wünsche haben euch getäuscht, bis Allahs Befehl kam. Und getäuscht hat euch hinsichtlich Allahs der Täuscher. Wer ist dieser Täuscher? Shaitan. Al-Ghurur ist ein Name von Shaitan. Er hält die Menschen in Trug und Illusionen und lässt sie die Wahrheit nicht erkennen. Was passiert also mit den Munafiqin dann? So wird heute von euch kein Lösegeld angenommen und auch nicht von denjenigen, die ungläubig sind. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer. Es ist euer Schutzherr. Ein schlimmer Ausgang. Über die Tricks und die Listen von Shaitan haben wir auch schon gelesen. Ya'iduhum wa yumannihim. Er verspricht ihnen falsche Versprechungen, macht ihnen Wünsche und Hoffnungen. Gib jetzt nicht aus, spende nicht, dann bist du selber arm. Er macht ihnen Ängste. Wenn das alles da ist, dann hat man keine Entschlossenheit mehr da. Dann will man auch nicht mehr opfern. Dann sieht man keinen Sinn darin, zu leiden. Für was denn? Das liegt ja alles noch so weit, weit weg. Und dann, was passiert? Man verliert den geraden Weg, wenn man überhaupt drauf war, und hat keine Kraft mehr und keinen Willen, keine Motivation mehr, auf diesen Weg wieder zurückzufinden. Die Hölle wird also ihr Aufenthaltsort sein. Was für ein schlimmer Ausgang. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist? Und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lang gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben? Und viele von ihnen sind Frevler. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَأَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Ist es immer noch nicht Zeit, dass die Herzen eine Reaktion zeigen, weich werden und dann ja endlich die Taten anders werden? Denn nur dann ist das ja möglich, wenn das Herz weich wird, schmilzt, dann wird der Mensch sich erst beugen. Ja, das seht ihr auch, wenn der Körper zum Beispiel manchmal ein bisschen steif ist, weil es so kalt ist oder weil man vielleicht auch ein bisschen krank ist oder warum auch immer, dann kann man sich nicht einfach bewegen, wie man will. Man ist nicht flexibel. Manche können sich noch nicht mal hinknien oder verbeugen, also im Gebet zum Beispiel verbeugen. Ja, genauso, wenn das Herz hart ist, dann kann es nicht Licht aufnehmen, dann kann es nicht sich vor Allah verbeugen, Iman spüren, Iman aufnehmen. Dann ist das alles sehr schwer, vielleicht sogar unmöglich. Und dieser zweite Teil der Eier, dass sie nicht wie diejenigen werden, die die Schrift bekommen hatten und sogar gelesen haben, aber dann die Zeit ihnen zu lang wurde und sie also hartherzige Menschen wurden. So ungefähr heißt es ja in der Übersetzung, dass eine sehr furchteinflößende Eier, dass für diejenigen auch, also für uns auch, die jetzt auch Koran lesen, die Schrift Allahs lesen, aber nicht, dass auch uns passiert, dass dann eine lange Zeit vergeht und wir alles wieder vergessen oder die ganze Wirkung, die wir jetzt vielleicht auch nur spüren, die auch wieder weggewaschen ist, überlagert ist von anderen schwarzen Punkten von Sünden, und dass wir dann doch wieder so werden wie hartherzige Menschen. Oder diese lange Zeit kann auch bedeuten, dass man zwar liest, aber nichts versteht und die Zeit vergeht und vergeht und man hat trotzdem ein hartherziger, man ist trotzdem ein hartherziger Mensch. Und mit Koran sein, aber trotzdem ein hartes Herz haben, das ist ein sehr, sehr schlimmer Zustand. Und das kann sehr schnell passieren, weil man vielleicht auch denkt, ich gehöre zu den Frommen. Gott sei Dank, ich muss mich ja nicht mehr besonders fürchten. Ich bin ja eine Belesene, ich bin ja eine, die den Koran schon gelesen hat, ich verstehe ja, was drin steht. Ja, und diese ganzen älteren Frauen, die das noch nicht mal verstehen, ja, die müssen sich eigentlich Sorgen machen. Ja, ich muss das jetzt so salopp mal ausdrücken, weil genau das ist, was die meisten von uns leider manchmal denken. Möge es, wir hoffen, dass es nur eine Einflüsterung von Shaitan ist, dass es nicht wirklich von uns kommt. Aber die Frömmigkeit kann nicht entstehen, nicht in Herz und Seele gelangen, wenn der Koran, wenn das Gelesene keine Wirkung auf das Herz hat, das Gedenken an Allah keine Wirkung auf das Herz hat, dann nützt auch kein guter Ratschlag mehr, dann nützt auch die größten Wunder vor den eigenen Augen nichts mehr. Das Herz muss gereinigt werden, weich gemacht werden durch das Gedenken an Allah. Sei das das Lesen des Korans, das Betrachten der Schöpfung, das Sprechen des Lobpreises, welcher Art auch immer. Aber das Herz muss Wirkung zeigen. Und viele von ihnen sind Frevler. Ja, weil genau das wird man nämlich, wenn das Herz sich verhärtet hat. Wisst, dass Allah die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, auf das ihr begreifen möget. Schaut mal den Kontext. Jetzt ging es eben noch um Gedenken Allahs und Allahs Ermahnung und die Weichheit der Herzen. Und jetzt spricht Allah von der Erde, dass sie nach ihrem Tod wieder lebendig wird. Und zwar dadurch, dass Allah Regen schickt, das wissen wir alle. Tote Erde wird belebt durch Regen. Und Allah sagt dann, wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, auf das ihr begreifen möget. So heißt es in der Übersetzung. Das heißt also, so wie tote Erde immer wieder Regen braucht. Und mal fällt viel Regen, das wissen wir, mal fällt nur ein bisschen Regen. Und sie belebt also die tote Erde. Genauso der Koran hat diese Funktion für das Herz, dass er das tote Herz beleben kann. Und mal lesen wir sehr viel, wie ich denke mal die meisten von uns im Ramadan. Und mal lesen wir ganz bisschen, vielleicht schaffen wir nicht so viel oder wir sind gerade mit anderen Dingen leider zu viel beschäftigt und dann schafft man halt nicht so viel. Aber eine lange Zeit lang gar nicht den Koran auf das Herz fallen lassen, dann heißt das, dein Herz sterben lassen. Ja, also das heißt, dass wir uns nicht nur für Ramadan vorlesen, viel Koran zu lesen oder überhaupt Koran zu lesen, sondern uns vornehmen, dass unser ganzes Leben ein in Richtung Besserung gehen soll. In Richtung Besserung. Nicht einmal lernen und dann ist gut, ich habe ja das schon mal gelesen und fertig, sondern immer wieder mit dem Koran sich beschäftigen, immer wieder nochmal durchlesen und nochmal durchlesen und immer wieder sich erinnern und immer wieder sich ermahnen lassen und das hält das Herz lebendig. Ja, bei der Erde würde auch keiner sagen, auch da ist ja mal vor ein paar Jahren Regen gefallen, jetzt muss auch mal gut sein, sondern der Regen muss immer wieder fallen, regelmäßig sogar fallen, je regelmäßiger, desto fruchtbarer ist die Erde auch. Schaut euch die Wüstengebiete auf dieser Erde an und schaut euch die grünen und fruchtbaren Länder auf dieser oder Gebiete auf dieser Erde an und der Unterschied ist klar zu sehen. Gewiss, denjenigen Männern, die Almosen geben und denjenigen Frauen, die Almosen geben und damit ein gutes Darlehen geben, wird es vervielfacht werden und für sie wird es trefflichen Lohn geben. Heute, merkt ihr schon, wird viel über Almosen und gutes Darlehen geben gesprochen. Und wenn wir investieren, dann denken wir auch sofort an was? An Profit. Ja, und das kann man halt sehr verschieden sehen. Was ist der eigentliche Profit? Was ist der eigentliche Nutzen? Über Uthman, radiallahu anh, heißt es mal, ist eine Überlieferung, von der wir viel lernen können, dass er kaufte einmal so viel Ware, dass als die Kamele mit der Ware in die Stadt reinkamen, dann zitterte die Erde, weil es so viele waren. Die Leute wollten mit ihm handeln und baten darum, etwas abkaufen zu dürfen und boten ihm dann Profit an, dass wir kaufen dir das für so und so viel Prozent ab, wir kaufen dir das für so und so viel Prozent ab. Und er sagte immer wieder, nein, ich will noch mehr, nein, ich will noch mehr, nein, ich will noch mehr. Und sie erhöhten ihm und erhöhten ihm und erhöhten ihm, bis sie sagten, also noch höher kann dir keiner geben. Also noch mehr Profit kannst du da nicht mehr rausholen. Und Uthman radiallahu anh soll gesagt haben, dass nein, wenn ich alles in Almosen gebe, ja, dann habe ich mehr Profit, weil Allah wird es mir nicht nur Prozente davon geben, sondern mir den ganzen Wert dessen, was ich in Almosen gebe, noch vervielfacht zurückgeben. Und er soll dann alles in Almosen gegeben haben. Ja, also Almosen geben ist nicht verlieren, ist nicht weniger haben, sondern im Gegenteil bei Allah lagern, sparen und darauf noch mehr zurück von Allah bekommen. Und diejenigen, die an Allah und seine Gesandten glauben, das sind die stets Wahrhaftigen und die Zeugen vor ihrem Herrn. Sie erhalten ihren Lohn und ihr Licht. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind die Insassen des Höllenbrandes. Die erhalten ihr Licht. Jetzt haben wir hier nochmal ganz deutlich gelesen, wer also Licht erhält bei Allah. Wisst, dass das diesseitige Leben nur Spiel und Zerstreuung ist, Schmuck und gegenseitige Prahlerei und Wettstreit nach noch mehr Besitz und Kindern. Es ist wie das Gleichnis von Regen, dessen Pflanzenwuchs den Bauern gefällt. Jetzt seht ihr, in manchen Übersetzungen auch den Ungläubigen gefällt. Al-Kuffara, das kann beides bedeuten, das sind die Ungläubigen, wie wir alle wissen. Aber auch ganz wörtlich genommen, der Kafir, die Kuffar, sind die Ackerbauern. Warum? Weil sie nämlich auch etwas bedecken, nämlich den Samen in die Erde tun und dann mit Erde bedecken, so wie der Ungläubige auch die Wahrheit bedeckt. Hierauf aber trocknet er aus, also der Pflanzenwuchs, der erstmal prächtig ist und einem gefällt und ist alles fruchtbar und grün und oder verschiedene Farben von Pflanzen und Früchten. Was passiert aber letztendlich, das wissen wir alle, die schon mal ein abgeerntetes Feld gesehen haben oder ein Obstbaum kurz vor dem Winter gesehen haben. Hierauf aber trocknet er aus und da siehst du ihn gelb werden. Hierauf wird es zu zermalmtem Zeug. Im Jenseits aber gibt es strenge Strafe und auch Vergebung von Allah und Wohlgefallen. Und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Wenn wir das jetzt nochmal im Kontext vom Ausgeben auf Allahs Weg betrachten, dann was hält uns meistens vom Ausgeben aus? Dass wir gefangen sind, abgelenkt sind in der Süße dieser Welt, in den Attraktionen, im Glamour, im Prunk des Diesseits. Wenn jemand mal ein Bild malen möchte von Hayat al-Dunya, dann ist hier in dieser Sura, in dieser Aya, ein sehr genaues Bild. Es ist Spiel. Was ist ein Spiel? Zeitliche Aufregung, führt aber zu nichts. Ja, also da bleibt nichts mehr übrig danach. Schaut euch all die Hallen oder Theaterspiele an oder die ganzen Fußballstadien oder was auch immer. Ohne das jetzt zu werten, darum geht es jetzt nicht. Aber Fakt ist, es ist ein zeitliche große Aufruhr, viel Aufregung. Leute schlagen sich sogar deswegen. Aber letztlich führt es zu keinem großen Ergebnis. Ja, nach dem Spiel ist so, als ob nie was passiert wäre. Dann Lahun, es ist ein Entertainment. Es ist Spaß, Spiel, Spaßgesellschaft. Ja, es geht um den Moment. Lenkt es mich jetzt gerade ab? Erfüllt es mich jetzt gerade? Aber ob es darüber hinaus einen bleibenden Wert hat, ob es wirklich erzieht, ob es nützlich ist für dich, für die Menschen, für das Allgemeinwohl im Allgemeinen, das steht nicht, das steht da gar nicht zur Debatte. Dann genauso Takathurun, ein Wettbewerb, ein Wettstreit. Für was? Für Besitz und Kinder. Weil das sind beides Dinge, die man dann herumzeigen kann. Ich habe so viel, mein Sohn kann schon das und das. Wir haben so und so viel erreicht. Wir haben diese und diese Marken an Autos oder an Gemälden oder was auch immer. Je nach Level oder je nach Niveau wird man da mit anderen Dingen prahlen, um mit anderen Menschen mithalten zu können. Ja, da fragt man sich wirklich, für was kämpft man da eigentlich? Weil das Lob des anderen ist genau wie lang? Ein Satz meistens. Und die meisten Menschen sind sogar so geizig, dass sie noch nicht mal loben, sondern sagen, ja, aber ich habe auch genauso viel oder ich habe noch mehr. Wofür kämpft der Mensch dann eigentlich da, wenn er Allah vergisst und nur dafür bemüht ist, anderer Menschen Lob einzuheimsen? Ist es wirklich wert, für eine Minute in den Augen anderer Menschen einen Glanz zu sehen oder eine Sehnsucht zu sehen, dass, ach, hätte ich das doch auch gern? Würde ich das doch auch haben? Ist das wirklich wert, dass man darüber hinaus sein bleibendes, nächstes Leben aufs Spiel setzt? Und ein Wettbewerb, um vorzuzeigen, um was zeigen zu können, um was wert zu sein. Dass der Mensch das auch nötig hat, ist eigentlich so traurig. Und Allah vergleicht das alles also mit dem Gleichnis von Regen, der kommt und dann wächst erstmal alles wunderschön und es wird bewundert und es sieht gut aus und es bringt auch Nutzen. Aber letztlich wird es gelb, trocknet aus, leblos und es vergeht. Es wird zu zermalmtem Zeug. Und so wird es doch dieser Welt auch gehen. Sind wir nicht davon überzeugt, dass diese Welt ihrem Ende zugeht? Dass jedes menschliche Leben auf sein Ende zugeht? Und Leben auf diese Art und Weise, Spiel, Zeitvertreib, Wettstreit miteinander um diese Vorzeigeartikel, leben Menschen, die ein großes Anliegen haben, ein hohes Ziel vor sich haben, leben die so ein Leben? Verbringen die so ihre Freizeit? Sind so Menschen in das Gedenken selbst der Menschheit eingegangen, dass sie mit solchen Dingen ihre Freizeit verbracht haben, ihre Energie verschwendet haben? Hier, wie es in einem Hadith auch heißt, dass eine Sitzung, eine Gemeinschaft, wo Allahs nicht gedacht wird, ist so, als ob Leute über einen verwesten Esel zusammenkommen. Die Leiche, den Kadaver eines Esels, dort zusammenzukommen und kein Mensch geht zu einer Leiche. Wenn man einen Kadaver am Straßenrand sehen würde, würde man nicht hingehen und noch versuchen, was Nützliches daraus zu holen. Das ist nutzlos, das ist schon tot, das ist kein Leben mehr darin. Da ist nichts mehr, was an Gutem herausgeholt werden kann. In einem Hadith bei Mustad al-Hakim heißt es auch, in einem Sahih-Hadith, dass ma qalla wa kafa, was wenig ist und genügt, ist besser als das, was viel ist und aber in Rafla, in Unachtsamkeit bringt. Was einen so ablenkt, dass man Allahs nicht mehr gedenken kann. Was ist also zu tun? Wetteilt zur Vergebung von eurem Herrn und zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie die Breite der Himmel und der Erde ist, bereitet für diejenigen, die an Allah und seine Gesandten glauben. Dafür soll man wetteifern. Weil diese Verlangen nach Wetteifern ist in jedem Menschen mehr oder weniger drin. Allah lenkt diese Energie aber, kanalisiert sie für die richtigen Ziele. Wetteifern sollt ihr. Macht schnell, eilt voraus. Aber für was? Zur Vergebung und zum Paradies. Das ist Allahs Huld, die er gewährt, wem er will. Und Allah besitzt große Huld. Wir bitten Allah um seine große Huld. Kein Unglück trifft ein auf der Erde oder bei euch selbst, ohne dass es in einem Buch verzeichnet wäre, bevor wir es erschaffen. Gewiss, dies ist Allah ein Leichtes. Damit ihr nicht betrübt seid über das, was euch entgangen ist und euch nicht zu sehr freut über das, was er euch gegeben hat. Ja, dass man nicht frohlockt und jubelt und sagt, mir musste das ja gegeben werden. Wir haben das im Koran schon gelesen. Und Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist. Diejenigen, die geizen und den Menschen befehlen, geizig zu sein. Und wenn einer sich abkehrt, gewiss, so ist Allah der Unbedürftige und Lobenswürdige. Und im Geiz gibt es ja also auch Stufen, selber geizen, dann anderen auch noch befehlen, auch geizig zu sein, weil sonst fällt ja der eigene Geiz auch noch mehr auf. Dann so geizig sein, dass man auch noch nicht mal für sich selber ausgibt. Da gibt es auch ein Hadith, dass, oh ihr Menschen, gebt auch für euch selber aus, so ungefähr, das ist ein Teil des Hadithes, fällt mir jetzt nur ein. Gebt auch für euch selber aus, also der Mensch soll auch für sich selber seine Kleidung, seine Nahrung, sein Wohlergehen auch ausgeben. Der Geiz kann wirklich nämlich zu solchen Ausmaßen geraten. Wenn ihr euch zum Beispiel vorstellt, jemand hat gespart, viel gespart und zählt das Geld jeden Tag, lebt aber selber sehr, sehr ärmlich und mit zerrissenen Kleidern förmlich schon oder mit sehr armseliger Nahrung, wird vielleicht krank, gibt für seine Kinder nichts her, dann ist das nicht in Ordnung. Das ist nicht Sparsamkeit, das ist Knauserigkeit und vor sowas werden wir gewarnt. Wir haben ja unsere Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt und mit ihnen die Schrift und die Waage herabgesandt, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Was ist unsere Aufgabe? Für Gerechtigkeit eintreten. Und wir haben das Eisen herabgesandt. In ihm ist starke Gewalt und Nutzen für die Menschen, damit Allah kennt, wer ihm und seinen Gesandten in Verborgenen hilft. Gewiss, Allah ist stark und allmächtig. Und wir sandten bereits Nuh und Ibrahim und richteten in ihrer Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift ein. Unter ihnen gab es einige, die rechtgeleitet waren, aber viele von ihnen waren Frevler. Hierauf ließen wir auf ihren Spuren unsere Gesandten folgen. Und wir ließen Isa, den Sohn Mariams, folgen und gaben ihm das Evangelium. Und wir setzten in die Herzen derjenigen, die ihm folgten, Mitleid und Barmherzigkeit. Und auch Mönchtum, das sie erfanden. Also das hat Allah ihnen nicht geboten, das erfanden sie selber. Wir haben es ihnen nicht vorgeschrieben, dies nur im Trachten nach Allahs Wohlgefallen. Also sie taten das im Trachten nach Allahs Wohlgefallen. Also auch im Trachten nach Allahs Zufriedenheit ist es möglich, etwas zu machen, was Allah gar nicht befohlen hat. Das kann passieren, der Mensch macht das auch aus Unwissenheit oft. Sie beachteten es jedoch nicht, wie es ihm zusteht. Also erst haben sie es sich selber auferlegt und dann aber nicht geschafft, dieses sich selbst auferlegte Gebot zu erfüllen. Und so gaben wir denjenigen von ihnen, die glaubten, ihren Lohn, aber viele von ihnen waren Frevler. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und glaubt an seinen Gesandten, dann gibt er euch einen zweifachen Anteil an seiner Barmherzigkeit und macht euch ein Licht, in dem ihr gehen könnt und vergibt euch. Allah ist allvergebend und barmherzig. Dies ist, damit die Leute der Schrift wissen, dass sie über nichts von Allahs Huld Macht haben, sondern dass die Huld in Allahs Hand liegt, er gewährt sie wem er will und Allah besitzt große Huld. Und damit kommen wir zum Ende von der Lektion 27. Ich danke euch, Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.